Bemerkenswert ist noch, dass General von Lossow den erschreckenden Mangel an Köpfen, die überhaupt für die politische Führung in Betracht kommen, anerkannte und ebenso die Notwendigkeit, den breiten Massen, denen die marxistische Lehre und Ähnliches genommen werden sollte, einen anderen Inhalt für ihre geistige Einstellung zu geben, das heißt eben die Lehre Hitlers. Gerade dieser Aufsatz hat mich in dem Gedanken bestärkt, es handle sich um die Gedankengänge der Vertreter der bayerischen Staatsgewalt, um ein Reichsdirektorium oder um eine Diktatur, die von Bayern aus nach Norden vorzutragen sei. Am 2. November fuhr Oberst von Seisser nach Berlin. Ich habe das Ergebnis dieser Reise nicht gehört. Ich erfuhr davon nichts und blieb in den bisherigen Gedankengängen. Heute aber weiß ich, dass das Ergebnis dieser Reise eine entscheidende Änderung in der Anschauung der drei Herren ist. Ich bin fest überzeugt, dass diese Reise der Grund war, warum die Herren die Versammlung am 6. November einberiefen. Nun besuchte München als Abgesandter des Reichskanzlers Stresemann Admiral Scheer am 5. und 6. November, um sich zu überzeugen, ob die Rüstungen bei Coburg auf Wahrheit beruhen und wie die Absichten in München seien. Ich möchte aber darüber nicht sprechen. Ich machte Scheer keinen Hehl daraus, dass ich für einen Druck in Richtung Berlin sei. Kahr und Lossow aber lehnten scheinbar ab, obwohl am 6. November Major Vogts nach Berlin fuhr, um, wie er selbst sagt, Persönlichkeiten aus Berlin zu holen, deren Mitwirkung Kahr für erforderlich gehalten hatte, um in die Geschichte Deutschlands einzugreifen und zu handeln. Scheer ist jedenfalls nicht richtig von den drei Herren bedient worden. Wenn ich ihm gegenüber nur von Reichswehr gesprochen habe, auf die man sich stützen müsse, so meinte ich damit die bayerische Staatsgewalt. Darum sandte ich ihn auch zu Paar. Heute sehe ich völlig klar in diesen Dingen. Am 6. November nachmittags kam Major Vogts zu mir und machte mir die eben erwähnten Angaben. Ich sagte ihm, ich glaube an keinen Entschluss der drei Herren. Major Vogts blieb indes dabei, dass die Herren nun doch zum Handeln bereit wären und kündigte mir den Besuch Lossows auf den nächsten Vormittag an. Er selbst werde nach Berlin fahren und sich nach den Herren aus dem Norden umsehen und sie holen. General von Lossow kam dann auch am nächsten Tage um 9:30 Uhr zu mir und sagte mir das Gleiche. Er machte das endliche Eintreffen der Herren aus dem Norden so dringend, dass ich nach seiner Wegfahrt Herrn von Schäubner-Richter zu mir bat, um ihn zu beauftragen, einen Herrn nach Berlin zu schicken, der unter anderem bei Herrn von Gräfe vorsprechen sollte. Dieser möchte bald zu Besprechungen mit Herrn von Kahr nach München kommen. Im Allgemeinen zweifelte ich, dass Herren mit Ausnahme des Herrn von Gräfe kommen würden. Es erschien mir aber doch bedeutungsvoll, nunmehr auch von Herrn von Kahr bestätigt zu hören, was Lossow mir gesagt hatte, weil nicht General von Lossow, sondern der Generalstaatskommissar den bayerischen Staat repräsentierte. Über seine Anschauung wollte ich mich vergewissern. Gleichzeitig sollte ich auch eine Besprechung Hitlers mit Kahr vermitteln, wozu die Anregung von Schäubner-Richter ausging. Ich schlug den Abend vor, da ich den nächsten Tag voraussichtlich voll besetzt war und zufällig zum Tee Gäste hatte. Ich wurde am Donnerstag 4 Uhr nachmittags bestellt, bat daher meine Gäste, erst abends zu kommen. Die Besprechung Kahr Hitler kam nicht zustande. Im Laufe des Gespräches hatte Schäubner-Richter die Versammlung im Bürgerbräukeller erwähnt, die am 8. November abends stattfinden sollte. Ich weiß nur noch, dass ich ein gewisses Befremden und Bedürfnis nach Aufklärung von Lossow gegenüber hatte, da ich der Versammlung eine große politische Bedeutung beilegte und er mir nichts davon gesagt hatte, ebenso wenig, wie er zu mir von dem Ergebnis der Reise von Seissers nach Berlin je etwas gesprochen hatte. Um nicht ungerecht zu sein und doch mir ein Urteil zu bilden, fragte ich ihn, ob die Versammlung stattfinde und ob er hingehe. Mein Vertrauen zu ihm war durch die Antwort wieder gestärkt. Der Bericht, den heute Rechtsanwalt Gardemann erwähnt hat, stellt die Verhältnisse so dar, als ob ich ohne jeden Zusammenhang von Lossow um eine Versammlung und um eine Besprechung zwischen Hitler und Karl gebeten hätte. Gegen diesen Bericht muss ich auf das Allerschärfste Stellung nehmen. Ich ersehe, dass dieser amtliche Bericht diesen Anruf auf den Vormittag verlegt und so außerhalb jeden Zusammenhanges bringt. Ich möchte den Herrn Vorsitzenden bitten, dass dieser Bericht zu den Akten genommen wird. Am nächsten Vormittag hatte ich eine Vernehmung im Justizpalast. Sie dauerte ohne beendigt zu werden bis in die Mittagsstunden hinein. Ich musste schließen, weil ich um 4 Uhr die Besprechung mit Herrn von Kahr hatte und vorher noch zum Mittagessen nach Hause wollte. Bei der Festsetzung des nächsten Termins glaubte ich aus einer Äußerung des Herrn Justizrat von Zetschwitz entnehmen zu müssen, dass von einer Seite für einen bestimmten naheliegenden Tag eine politische Aktion geplant sei. Ich sprach beim Fortgehen mit Herrn Justizrat von Zetschwitz darüber. Ich stellte ausdrücklich fest, dass das die erste Mitteilung war, die ich davon erhielt, dass die Herren tatsächlich am 12. November, wie aus dem Gang der Verhandlung sich ergeben wird, eine Unternehmung mit diesem Tag als ersten Ausrüstungstag beginnen wollten. Gegen 3 Uhr Nachmittag besuchte mich Herr Graf Helldorf, der mir von seiner Unterhandlung am Vormittag mit Lossow erzählte. Auch hieraus entnahm ich das Gleiche, wie aus der Unterhaltung mit Major Vogts am 6. und General von Lossow am 7. November. Graf Helldorf fuhr mit mir in einem von General von Lossow gestellten Kraftwagen in die Stadt. Da er sich für den Ausgang der Unterredung erwärmte und ich ihn nicht aufs Unbestimmte warten lassen wollte, bestellte ich ihn in die einzige Privatwohnung, in die ich ihn bestellen konnte, zu Herrn von Schäubner Richter. Über die Unterredung mit den drei Herren ist nicht viel zu sagen. Auch hier war von Kahr ungehalten. Wo bleiben nur endlich die Herren aus Norddeutschland? Das war die Frage. Dabei wusste er wohl schon, dass Herr Klaas und Herr Bang am Freitag oder Sonnabend früh kommen würden. Ich erwähnte noch den Argwohn, der durch die Äußerung des Herrn von Zetschwitz am Morgen in mir aufgestiegen war. Die Herren gingen in keiner Weise darauf ein. Die Versammlung am Abend wurde in keiner Weise erwähnt. Ich war durch die Unterhaltung so klug wie vorher und fand nur die Worte des Generals von Lossow bestätigt, in dem auch Karl die Absicht hatte zu handeln, sobald die Herren aus dem Norden da seien. Von einem von dort gerufen werden ist mir gegenüber nicht gesprochen worden. Mir schien indes Einigkeit in Ziel und Weg zu bestehen. Ich fuhr vom Generalstaatskommissariat zu Herrn von Schäubner Richter, sagte Graf Helldorf, dass sich nichts geändert habe, er möchte sich auch in Berlin nach Herren umsehen und fuhr dann nach Hause. Die Herren, die ich für abends 8 Uhr statt nachmittags 4 Uhr zum Tee gebeten hatte, hatten inzwischen abgesagt. Etwa gegen 8 Uhr abends, ich habe nicht auf die Uhr gesehen, wurde ich angerufen, im Bürgerbräukeller sei meine Anwesenheit dringend erwünscht. Ich würde sofort in einem Kraftwagen abgeholt werden. Auf meine Frage, was eigentlich los sei, erhielt ich die Antwort, das würde mir mitgeteilt werden. Ob mich Schäubner Richter anrief oder ein anderer Herr, weiß ich nicht mehr. Ich wartete das Eintreffen des Wagens ab. Schäubner Richter kam und meldete mir kurz den Vorgang. Wir sprachen etwa 10 Minuten zusammen und begaben uns in schärfster Fahrt zum Bürgerbräukeller.